Wer macht Sender Gruppe Südost? Sender Belgrad. Angeschossen der Kurzwellensender Lilly Marleen auf Welle 31,65 Meter. Wir grüßen unsere Hörer.